Warum ist das Stehlen verboten? Weil man gegen die Gerechtigkeit sündigt und dem Nächsten ein Unrecht antut, wenn man, was ihm gehört, gegen sein Recht und gegen seinen Willen nimmt und behält. Ja, eben zugrunde gelegt, das erklärt er hier gar nicht, aber vorausgesetzt ist die Binsenweisheit, die natürliche Wahrheit, dass es eben Privateigentum gibt und geben muss, dass Dinge rechtmäßigerweise jemandem gehören, wenn sie rechtmäßig erworben worden sind.